Die Gestaltung der Verhältnisse in Österreich nach 1866 brachte indes den unsichtbaren Vätern und ihren hörigen Mitgehilfen, den Brüdern Freimaurern, erheblichen Gewinn. Das lag nicht in der Gründung des Reiches durch Bismarck an sich, sondern in der Schwächung des Kaiserstaates durch die militärische Niederlage und die Untreue des Hauses Habsburg den Deutschen Österreichs gegenüber. Es war tief schmerzlich, dass diese außerhalb des neu entstandenen Deutschen Reiches hatten bleiben müssen. Dieser zwangsläufige Übelstand wurde aber in Österreich statt zu einer Stärkung zu einer Unterdrückung und Schwächung der Betätigung deutschen Lebenswillens, als das Haus Habsburg die Deutschen, mit denen es einst das Reich gegründet und zusammengehalten hatte, hinter die Nationalitäten stellte. Dies bot der freimaurerischen Propaganda, die in den Kaiserstaat hineingetragen wurde, Gelegenheit, die Begehrlichkeit der Nationalitäten noch mehr zu steigern. Von besonderer Bedeutung wurde es, dass das Haus Habsburg dem Drängen der Magyaren nachgab und aus dem Kaiserstaat Österreich die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn bildete. In ihr erhielt Ungarn vollständige staatliche Selbstständigkeit für die Regelung seiner inneren Verhältnisse, und dies benutzten die Brüder Freimaurer, während das Verbot für ihr Bestehen in Österreich aufrechterhalten blieb, sich von den Ungarn die Erlaubnis zur Logenbildung zu erwirken. Schon 1870 entstand die erste Loge in Ungarn. In Österreich wurde das Verbot weiter umgangen, sodass sich auch dort das Freimaurerunwesen entwickelte. Das alles waren Verhältnisse, die sich erst allmählich auswirkten. Das Erstarken Preußens und das Entstehen des Norddeutschen Bundes waren Erscheinungen, die die unsichtbaren Väter und ihre hörigen Mitarbeiter mit Unruhe erfüllen mussten. Der Krieg 1870-71 gestaltete sich zu einem neuen, noch wuchtigeren Gegenschlag gegen die jüdischen und damit freimaurerischen und auch klar hervorgetretenen jesuitischen Pläne, wenngleich, nun er ausgebrochen war, der Jude und die Freimaurer in Frankreich ihn ausgenutzt hatten, um über Napoleon hinweg zur Herrschaft in Frankreich zu kommen. Einmal in Frankreich, nach dem Sturz Napoleons, mit den Juden Gambetta zur Herrschaft gelangt, hatte die Freimaurerei Frankreich sofort die gesamte Freimaurerei der Erde für sich. Die italienische Freimaurerei sandte unter Bruder Garibaldi, der zuerst die deutschen Siege begrüßt hatte, militärische Hilfe für Frankreich, obschon der deutsche Sieg dem italienischen Volk die Stadt Rom beschert hatte. Ja, sogar in Deutschland begann die freimaurerische Gegenarbeit. Im Hauptquartier des deutschen Kronprinzen machten sich von England her freimaurerische Einflüsse geltend, um eine Beschießung von Paris zu verhindern, in dem so viele Brüder Freimaurer hausten. Andere Großoriente, zum Beispiel der Belgiens, wandten sich gegen den Erwerb des alten deutschen Gebietes Elsass-Lothringen durch Deutschland. Ja, sogar freimaurerische deutsche Zeitungen, wie zum Beispiel die Kölnische Zeitung, arbeiteten dagegen. Bismarck sah sich gezwungen, sich gegen eine freimaurerische Friedens- und Freiheitsklique zu wenden, die dem deutschen Volk sein Recht vorenthalten wollte. Das entsprach ganz der Haltung der Großlogen in Deutschland, einschließlich der altpreußischen Großlogen während des Krieges. Sie hatten in ihrer treuen vaterländischen Gesinnung nicht etwa bei Kriegsausbruch die Beziehungen zu den freimaurerischen Großmächten Frankreichs gelöst, sondern sie fühlten sich erst 3,5 Monate später, am 1. Dezember 1870, dazu veranlasst, nachdem ihre Brüder in Frankreich, die Brüder König Wilhelm und Kronprinz Friedrich Wilhelm, weil sie Krieg gegen die Brüder in Frankreich führten, in Acht und Bann getan und auf den Kopf König Wilhelms, Bismarck und Moltkes, der beiden profanen Helfer, in ihrer Bruder- und Menschenliebe je 1 Million Franken für den Mörder ausgesetzt hatten. Bismarcks Wille drang indes auf allen entscheidenden Gebieten durch. Das Deutsche Kaiserreich entstand dank deutscher militärischer Kraft und damit in Europa eine Macht, die alle Voraussetzungen und die Jahrhunderte hindurch währende Verbrecherarbeit des Juden, Freimaurers und Jesuiten über den Haufen warf. Wie einst Luther, so hatte hier Bismarck frei und nur der Stimme des Blutes gehorchend ein großes deutsches Werk, das der Sehnsucht vieler Deutschen entsprach, geschaffen und in vielen Deutschen das deutsche Bewusstsein aufgerüttelt und wachgerufen. Der deutsche Führer und das deutsche Volk hatten sich gefunden, noch bevor dessen unsichtbare Feinde es daran hindern und dagegen unter den Deutschen genügend Mitarbeiter gewinnen konnten, die für sie das deutsche Volk und den deutschen Staat zerschlugen. Der Jude und Freimaurer sahen sich der Verwirklichung ihrer Wünsche, eine Weltrepublik zu errichten und alle völkischen Autoritäten zu beseitigen, plötzlich ferngerückt. Der Jesuit fühlte, dass die Machtstellung, die er der römischen Kirche erringen wollte, nicht zu verwirklichen sei. Jude, Jesuit und Freimaurer hielten die von Deutschland drohenden Gefahren größer als die Unterschiede, die sie trennten, und schlossen sich, wenn auch nicht sofort, wie es der Kulturkampf in Preußen bald zeigte, in dem der Jesuit und ein Teil der Freimaurer noch gegeneinander standen, doch allmählich enger zusammen, ungeachtet aller päpstlichen Bannstrahlen, wieder die Freimaurerei mit dem gemeinsamen Ziel, Deutschland zu vernichten. Der Zusammenschluss wurde umso enger, je mächtiger die Deutschen ihre Kräfte entfalteten. Das deutsche Volk selbst war sich über das Wesen der überstaatlichen Mächte und ihrer Kampfesart im Unklaren. Die Regierungen und die Historiker hatten ihre Schuldigkeit für die Aufklärung des Volkes seit Jahrhunderten nicht erfüllt. Alle warnenden Stimmen erklangen geheim. Der unsichtbare Vater, der Jude, und seine Pläne blieben deshalb dem armen deutschen Volke verhüllt, ebenso die Aufgaben, die er der Freimaurerei in allen Goyim-Staaten gestellt hatte, obschon doch zumindest das Aufpeitschen der sozialdemokratischen Bewegung durch Juden und Freimaurer, wie die Haltung der Freimaurerei in Deutschland während des Krieges und der Revolution in Paris 1871 das deutsche Volk hätten stutzig machen müssen. Auch Bismarck, der die erschütternden Ereignisse freimaurerischer Verbrechen der Denkschrift sich nun in der jüngsten Gegenwart wiederholen sah, hielt es dennoch nicht für seine Pflicht, das ganze Volk aufzuklären und mit ihm den Kampf gegen die Pest jetzt endlich aufzunehmen. So wuchs auch unsere Generation wieder gänzlich ahnungslos auf.